Schwer romantisch von Tile Pony, I Don't Want You As A Ghost. Die Fernsehjournalistin Anja Reschke ist beim NDR zuständig für Innenpolitik und sie moderiert das kritische Politmagazin Panorama. Gestern Abend hat Anja Reschke in einem Kommentar für die ARD-Tagesthemen mächtig Dampf abgelassen gegen die Hassparolen von Ausländerfeinden. Sie empfahl ihren Zuschauern: Wenn man also nicht der Meinung ist, dass alle Flüchtlinge Schmarotzer sind, die verjagt, verbrannt oder vergast werden sollten, dann sollte man das ganz deutlich kundtun, dagegenhalten, Mund aufmachen, Haltung zeigen, öffentlich an den Pranger stellen. Die Berliner Journalistin Meli Kiak tut das auf ihre ganz eigene Art und Weise schon seit Jahren. Sie reagiert nämlich auf fremdenfeindliche Hate-Mails, indem sie die öffentlich verliest, auf Hate-Poetry-Veranstaltungen, und damit bringt sie ihre Zuschauer zum Lachen. Frau Kiak, beschimpfen Sie damit nicht das eigene Publikum, weil Sie im Prinzip ja den Teil der eigenen Leser auslachen, den Sie womöglich für minder bemittelt halten? Also zunächst einmal, wir haben Hate Poetry gegründet mit Journalisten und verfahren nicht nach dem Prinzip, dass wir unser Publikum beschimpfen, sondern umgekehrt, unser Publikum beschimpft uns, und wir haben die Devise: Sie schreiben, wir lesen. Und damit präsentieren wir sozusagen das, was das Publikum uns gibt, weil wir überhaupt nicht einsehen, dass wir mit diesem ganzen Hass und dieser Verachtung und so weiter alleingelassen werden, sondern wir sagen, das muss wieder dorthin zurückgebracht werden, wohin es gehört, nämlich in die Öffentlichkeit. Im Grunde genommen das, was die Kollegin Reschke gestern Abend gefordert hat in ihrem Kommentar. Nun sind Journalisten vermutlich öfter auch gehemmt, gegen Hate-Mails deutliche Worte zu finden, weil jeder Zuschauer, jeder Leser ist ja unabhängig von seiner politischen Ausrichtung auch ein Kunde, der die eigene wirtschaftliche Existenz sichert. Sollten wir uns von solchen Gedanken stärker freimachen? Also ich muss ehrlich sagen, dass wir Journalisten mit Migrationshintergrund uns ein bisschen wundern, dass jetzt die Kollegen neuerdings sich so empören. Für uns ist das seit Jahren gängige Praxis. Ich glaube, mein Artikel Vulgär enthemmt rassistisch ist 5 Jahre alt, wo ich ganz genau beschreibe, was eigentlich unser tagtägliches Brot ist, nämlich dieser Hass, dieser Rassismus und so weiter, der in den Leserforen und in Form von Leserbriefen auf uns geschüttet wird. Nur früher war das irgendwie sehr viel mehr gang und gäbe, dass man das in den Leserforen auch stehen ließ, und heutzutage geht man mehr dazu über, das zu moderieren. Und die Politik der Verlage ist natürlich da zwei Sachen. Erstmal in diesen Leserdialog einzutreten. Da stellt sich sowieso grundsätzlich immer die Frage, also mir erschließt sich nie der Sinn darin, warum man jetzt mit Lesern in den Dialog treten soll. Haben Sie nie gemacht? Aber das zweite Problem ist, nee, habe ich nie gemacht. Also ich bin da in den Foren, habe ich nie was geantwortet. Ich habe ganz früher, habe ich Leserbriefe mit Postkarten noch beantwortet, aber das ist wirklich auch 10 Jahre her. Aber der zweite Grund ist natürlich, überlegen Sie, wenn ein Artikel 400-500 Leserkommentare hat, das sind 400-500 Mal, wird dieses Ding angeklickt, die Leser klicken, klicken, klicken, viele Klicks generieren Werbung und so weiter. Ich habe vor Jahren schon gefordert, schließt diese Kommentarfunktion, weil die freundlichen Leser, die wirklich diskutieren wollen, die ziehen sich oftmals total angewidert zurück, wenn die halt diesen ganzen Mist in diesen Foren lesen. Aber ich glaube auch nicht, dass die diesen Mist versprühen, das sind nicht die Abonnenten der Zeitung, die tun immer so und die verabreden sich dann immer so zu sagen, ja, wir werden jetzt von jetzt an das nicht lesen. Aber irgendwie, in meinem Fall ist das zum Beispiel so, die klicken einen durch alle Artikel hinterher, durch alle, wenn man irgendwo in einem Fernsehen auftritt, dann sammeln die schon das Gästebuch vorher voll und so. Also ich finde, man kann die, so wie Anja Reschke das auch sagt, man kann die schon, man kann das, also wir machen das ja auch bei Hate Poetry, das schon zeigen, um was es sich da handelt, und dass das eben nicht die andere Meinung zum Thema ist, sondern dass es einfach nur darum geht, dass Teile in unserer Bevölkerung das einfach nicht ertragen, dass Journalisten eine Meinung haben und die kundtun. Hater an den Pranger stellen, das fordert die Tagesthemenkommentatorin Anja Reschke. Die Berliner Journalistin Meli Kiak macht das schon lange als Hate Poetry. Frau Kiak, Ihnen danke für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch. Tschüss.